ich anfange zu reden, fangt ihr an zu beten. Kämpft um euer Leben mit jedem weiteren Satz und wählt das Streben nach. Perfektion nicht passt, der wedelt mit dem Schwanz und hehlet sich in Ast. Doch ich bleib elegant, egal was die Mädels macht. Setze jede Regel außer Kraft, wenn ich den hohen Pegel hab und durch den Morgennebel schlapp. Ich kann Worte knebeln und sie geben ihren Saft, denn ich verleihe Wortfetzen Leben jeden Tag. Und wie soeben gesagt, red ich, wann ich reden so mag. Ihr hört die digital meine Gegend, Dresdens Potenzial. Und da alles endet, grüß ich alle, die mich ernst nehmen. Das war's.